Keiner liebt dich, wenn du eine Maske trägst, dein liebliches Gesicht damit zersägst. Keiner liebt dich mehr, denn dein Blick wirkt hohl und leer. Keiner, wirklich keiner liebt dich mehr. Die schönsten Frauen, die haben dich einst geliebt. Heute wissen sie es kaum noch mehr, dass es dich gibt. Warum sind sie abgehauen? Brauchst in den Spiegel bloß zu schauen. Sieh dich an, so wird das doch nichts mehr. Ob auf der Welt nicht doch noch jemand gibt, der dich vielleicht ein kleines bisschen liebt. Du fragst dich jetzt wohl wer, ja das ist Markus Söder. Der liebt doch stets den, der sich unterwirft. Keiner liebt dich, wenn du eine Maske trägst. Dein liebliches Gesicht damit zersägst. Keiner liebt dich mehr, denn dein Blick wird tot und leer. Und keiner, wirklich keiner liebt dich mehr. Ja, man schätzt jetzt deine Unterwürfigkeit. Was sie dir sagen, das tust du jederzeit. Bloß nicht selber denken, lass von der Obrigkeit dich lenken. Und ich streiche dir ganz zärtlich übers Haar. Keiner liebt dich, wenn du eine Maske trägst. Dein liebliches Gesicht damit zersägst. Keiner liebt dich mehr, denn dein Blick wird tot und leer. Und keiner, wirklich keiner liebt dich mehr. Zeig uns doch mal, du kannst auch anders sein. Du brauchst dich dazu nur von deiner Angst befreien. Nun schenk uns mal dein Lachen, das lässt sich doch wohl machen. Und wir könnten uns danach sogar verstehen. Keiner liebt dich, wenn du eine Maske trägst. Dein liebliches Gesicht damit zersägst. Keiner liebt dich mehr. Dein Blick wird tot und leer. Und keiner, wirklich keiner liebt dich mehr. Keiner liebt dich, wenn du eine Maske trägst. Dein liebliches Gesicht damit zersägst. Keiner liebt dich mehr, denn dein Blick